A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim Ost 3 Kilometer stockender Verkehr und A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach zwischen Mendig und Wehr 2 Kilometer Stau. Deutschlandfunk Mitternachtskrimi. Schuld und Sühne in den Karpaten. Eine Räuberballade nach einem historischen Kriminalfall von Fritz Meingast. Die Welt ist anders geworden, sogar bei uns. In den Karpaten hat sich manches geändert. Und dabei heulen die Wölfe in unseren Schluchten so wie damals, als in Bukarest noch der König auf dem Thron saß. Ich bin ein alter Mann. Ich habe die Deutschen kommen sehen und die Russen. Ich habe große Schafherden besessen. Und jetzt bin ich ein Schäfer im Kollektiv wie andere auch. Aber die Erinnerung gehört mir ganz allein. Die Erinnerung an meinen Vater Nikifor und meine Mutter Vittoria. Mein Vater Nikifor, die Pan, hatte ein Dutzend Hirten im Dienst. Die schickte er nach allen Himmelsrichtungen aus, damit sie seine Schafe hüteten. In Magura, dem kleinen Dorf da unterm Bergwald, hätten die Herden Nikifor, die Pans, nicht alle Platz gehabt. Er ließ seine Schafe auch weiden im grünen Dornerland mit seinen 1000 Bächen. Und er schickte sie über den Prut bis nach Bessarabien. Überall aß man Lipans Schafskäse und er konnte nicht genug davon verkaufen. Wenn es im Tarkotal ruchbar wurde, dass der Postbote für Nikifor Geld gebracht hatte, kamen die Musikanten wie vom Sturmwind hergeweht in unserer Dorfschenke zusammen und feierten meinen Vater. Er war nicht geizig, mein Vater. Er brauchte es nicht zu sein. Im Stall hatte er 2 prächtige Schimmel stehen, im Koben grunzten die Säue, auf dem Trockenboden hingen ein paar 100 Lammfelle. Nun hatte er keine Lust mehr, Milch und Käse oder das Fleisch der vom Wolf gerissenen Schafe zu essen. Dann holte er sich mit meiner Mutter Vittoria Gemüse und Kukuruzmehl aus dem Flachland. Und wurde er des einsamen Lebens auf Magura überdrüssig, ritt er in die Ferne zu seinen Schafherden. Niemand begleitete ihn dorthin. Niemand als sein Hund Lupu, der einem zotteligen Wolf glich. Am liebsten ritt mein Vater nach Dorna. Dort hatte es ihm eine grünäugige Zigeunerin angetan, so tuschelten sich seine Hirten zu. Ich sprach mit niemand darüber, auch nicht mit meiner Mutter. Für mich war sie die schönste von allen. Meine Mutter hatte glänzendes schwarzes Haar und war gewachsen wie eine Tanne. Etwas verstand ich davon. Ich begann damals gerade den Mädchen nachzulaufen und mit ihnen die Hora zu tanzen. Mit dem alten Alexa hütete ich die Schafe im Sumpfland der Shishia unweit von Christeshti. Der Andreastag kam näher. Um diese Zeit erschien mein Vater immer bei uns, um nach dem Rechten zu sehen. Heuer aber warteten wir vergebens auf ihn. Die ersten Novembernebel senkten sich aufs Land. Im hohen und starken Schilf legten wir Winterhürden für die Schafe an. Für uns selbst gruben wir Erdhütten. Aber der Vater kam immer noch nicht. Und eines Tages, ich trieb die Schafe gerade in die Hürde. Giorgita! Giorgita! Ein Brief für dich! Ein Brief? Von wem? Der Postbote sagt, von deiner Mutter. Ich komme, Alexa! Tja, und dann las ich den Brief. Er war mit violetter Tinte geschrieben und voller Schnörkel. Meine Mutter hatte ihn dem Pfarrer diktiert. Georgic, mein Kind, wisse, dass dein Vater immer noch nicht zu uns nach Magura zurückgekehrt ist, obwohl er schon vor 3 Wochen nach Dorna ritt. Vielleicht ist er unterdessen mit Gottes Hilfe zu dir nach Christeşti gelangt. Wenn nicht, einige dich mit Alexa und verkaufe ein paar alte Fettschafe, damit ihr Geld bekommt für Löhnung und Futter und eure eigene Nahrung. Und ist alles geordnet, komm zu den heiligen Feiertagen heim. Ich erwarte dich, Sohn Georgisch. Du bist jetzt im Hause der Mann. So hatte meine Mutter dem Pfarrer diktiert. Ich verkaufte 50 alte Fettschafe, und dann setzte ich mich auf die Eisenbahn und fuhr nach Piatra. Und von Piatra ging ich zu Fuß nach Magura, immer bergauf, einen Tag und eine Nacht lang. Dann war ich bei meiner Mutter und bei meiner Schwester Mindora. Aber meine Mutter war voller Trauer. Die schwarzen Freitage brachte sie ohne Speise, ohne Trank und mit einem schwarzen Tuch vor dem Mund zu. Am 7. Fastenfreitag beschloss sie eine Wallfahrt ins Kloster Bistrica. Ich spannte die Schimmel ein, und eingehüllt in unsere Pelze fuhren wir durch Eis und Schnee Bistrica zu. Wir kamen ins Kloster während des Abendgottesdienstes. Nachdem meine Mutter Kerzen in die Leuchter des Ikonostas gesteckt hatte, kniete sie vor dem Bild der heiligen Mutter Anna nieder und küsste ihr die Hand. Lange kniete sie auf dem Boden und verbeugte sich immer wieder und seufzte. Nach einer guten Stunde erschien meine Mutter unter dem Kirchenportal. Ihr Gesicht war wächsern wie die Kerzen am Ikonostas. Aber jetzt wusste sie, was sie wollte. Morgen früh fahren wir nach Piatra. In Piatra gingen wir auf die Präfektur. Um was handelt es sich, gute Frau? Welcher Wind weht dich nach Piatra? Kein guter Wind, Herr Präfekt. Mein Mann ist vor 73 Tagen von daheim fortgeritten und noch nicht zurückgekehrt. Er wollte in Dorna Schafe einhandeln bei den Hirten vom Raro. Aber seit 73 Tagen weiß ich nichts von ihm. Ist das möglich? Wenn ich es darauf anlege, reite ich in 2 Tagen von Piatra nach Dorna. Und von euch aus ist es doch näher. Ein ganzes Stück. Hatte er Geld bei sich und wie viel? So viel, dass er 500 Schafe hätte kaufen können. Hat er es immer so gehalten, dass er keine Nachricht gab, wenn er unterwegs war? Nein. Entweder hat er geschrieben oder es ist jemand zu uns gekommen mit einer Botschaft von ihm. Aber diesmal gibt er kein Lebenszeichen. Keines. In 73 Tagen? In 73 Tagen. Dann haben ihn die Räuber überfallen und getötet. Ich weiß es nicht, Herr Präfekt. Es ist noch nichts verloren, Frau. Das Gericht wird nachforschen. Setz ein Gesuch auf oder lass es dir aufsetzen. Hast du verstanden? Ja. Und kleb eine Stempelmarke drauf, dass ich es der Polizei weitergeben kann. Zur Erledigung. Ich habe verstanden. Einen Tag später brachte meine Mutter meine Schwester Mindora ins Kloster Varatek. Dort sollte sie auf unsere Rückkehr warten. Dann richtete meine Mutter alles für die Abreise her, legte Kleider und Schuhe zum Wechseln in den Zwerchsack und füllte unsere Brotsäcke mit Wegzehrung. Sie hatte auch ein Beil schmieden lassen. Für dich, Giorgica. Und der Pfarrer hat es gesegnet. Wozu brauche ich ein Beil? Ich will, dass du stark und mutig bist wie dein Vater. Seit ich ihn kenne, ist er nie anders als mit dem Beil fortgegangen. Am nächsten Morgen haben wir unsere Pferde gesattelt und sind aufgesessen. Ich trug das Beil in einer Schlinge an der rechten Hüfte. Meine Mutter hatte das Gewehr hinter dem Sattel festgeschnallt. So ritten wir den Tarkobach entlang auf die Bistrica zu. Der Südwind stob über die weichen Schneefelder. Im Osten stieg die Sonne aus dem Nebel empor. Hinter uns fuhr der Schlitten des Kaufmanns David. Er wollte uns bis nach Kalugareni begleiten. Dort hatte er einen Kramladen und eine Herberge, in der mein Vater öfters einkehrte. Er war ein kluger Mann, der Herr David. Ihr habt einen langen Weg vor euch. Das könnt ihr nicht verbergen, Frau Vittoria. Woher wisst ihr das? Ich sehe es euch und eurem Gepäck an. Und gestern Abend habe ich die Leute in der Schenke erzählen hören, dass ihr eurem Mann nachgeht. Bis ich ihn finde. Da haben die Leute recht. Bisher habe ich nie geglaubt, dass ein Räuber wagen würde, ihn anzugreifen. Aber wenn Freunde ihn überfielen, den er vertraute... Nicht doch, Frau Vittoria. Euer Mann ist nicht ums Leben gekommen. Weder unterwegs noch in Dorna. Habt ihr je gehört, dass der Tod eines Menschen unentdeckt bleibt? Adler und Raben zeigen an, wo ein von Räubern erschlagener Mensch liegt. Ist er ertrunken, schwemmt ihn das Wasser ans Land. Hat ihn jemand vergraben, kommt der Wolf und scharrt ihn wieder aus. Und hat er nicht Lupu, seinen Hund, bei sich gehabt? Er hat ihn mitgenommen. Dann würde ich mir keine Sorge machen, Frau Vittoria. Wer kann einen Mann überfallen, den ein solcher Hund begleitet? Gott geb's, dass ihr recht habt, Herr David, aber... Vergesst nicht, gegen einen Meuchelmörder ist auch der treueste Hund wehrlos. In Kalugareni blieben wir in der Herberge des Juden David über Nacht. Am nächsten Morgen drängte die Mutter zum Aufbruch. Obwohl vom Berg ein kalter Wind wehte und schwarze Wolken aufzogen, es begann zu schneien. Erst in Farkascha hielten wir an. Wir fanden eine kleine Herberge. Da sich niemand von den Hausinsassen zeigte, blieben wir unschlüssig unter dem Schutzdach stehen und überlegten, ob wir eintreten sollten. Da stürzte ein alter Mann im Zottelpelz heraus. Nun, habt ihr vielleicht an meiner Herberge was auszusetzen? Aber nein, auf keinen Fall wollen wir dich kränken. Wir haben nur nicht gewusst, ob jemand im Hause ist. Euch wird nicht das Geringste abgehen. Meine Baba ist zwar alt, aber laufen kann sie wie ein Wiesel. Woher kommt ihr? Wohin wollt ihr? Wir kommen von Tarko und wollen nach Dorna. Und schon fallen euren Pferden die Eisen vom Hof. Baba! Baba, doch hier! Was schlägst du so an die Tür? Damit du herauskommst, liebe doch hier. Wir haben Gäste. Oder passt dir das nicht? Weshalb soll es mir nicht passen? Es ist mir eine Ehre, wenn Sie bei uns übernachten. Morgen früh beschlage ich Ihre Pferde. Dann führe ich die Tiere jetzt herein in den Stall. Du aber schenk der Frau einen Gasttrunk ein, dass sie sich aufwärmt. Und ihr werdet sehen, die Baba doch hier stellt euch eine Mamaliege auf den Tisch, wie sie in ganz Rumänien nicht zu essen bekommt. Wie heißt du, Wirt? Mosch Prikop. Jetzt kommt herein und setzt euch ans Feuer. Und der Alte führte uns in die Hütte. Vor dem Feuer, unter dem offenen Rauchfang, luden wir unser Gepäck ab. Dann tranken wir Schnaps aus grünen Becherchen. Es war der Willkommengruß von Mosch Prikop. Und es bleibt dabei, morgen früh beschlage ich eure Pferde. Erlaub mir eine Frage, Mosch Prikop. Hast du schon einmal Pferde aus der Tarko-Gegend beschlagen? Oh ja. Erinnerst du dich an jemand mit einem Rappen? Ja, gewiss. Der Mann war stattlich. Und der Rappe hatte auf der Stirn eine Blässe. Und wann kam der Mann zu dir? Ja, im letzten Herbst. Kannst du mir ihn näher beschreiben? Eine graue Pelzmütze trug er. Sein Pelz war innen gefüttert mit schwarzen Lammfell. Ja, und ein Zottelhund sprang hinter dem Pferd her. Das war mein Mann, Mosch Prikop. Ja, so einen sieht man nicht jeden Tag. Nur eines hat mir an ihm missfallen. Ich hätte ihn gern über Nacht behalten. Aber er trank nur ein paar Gläser Schnaps, dann sagte er, dass er nachts lieber reite als schlafe. Es macht ihm Spaß. Singend ist er aufgebrochen. In welche Richtung ist er weitergeritten? Nach Dorna. Kannst du es beschwören? So wahr ich Mosch Prikop heiße. Schenk ein, für ihn. Dann weiß er, dass wir an ihn denken. Am nächsten Tag kamen wir ins Dornaland, ein Land aus lauter Bächen, Waldhügeln, Hochmooren und Dörfern. Im Dornaland freuen sich die Menschen ihres Lebens. Sie trinken und tanzen in den Schenken, als stünd das Weltende bevor. Der Hauptort im Dornaland ist Vatra Dorne. Dort werden Jahr für Jahr im Herbst auf dem Markt die Schafe verkauft, die von den Weiden am Raro, dem großen Berg, herunterkommen. Wir stellten unsere Pferde und unser Gepäck in einem Gasthaus ein und gingen sogleich ins Zigeunerviertel. Dort fragte meine Mutter nach einer Frau mit zusammengewachsenen braunen und grünen Augen. Man lachte sie aus und beschimpfte sie. Aber sie hörte nicht eher zu fragen auf, bis wir vor einer kleinen windschiefen Hütte standen. Ich musste draußen warten. Meine Mutter wollte nicht, dass ich wusste, was sie mit der Zigeunerin redete. Aber ich stand an einem angelehnten Fenster und hörte zu. Ihr seid mir so ein Weibstück, nicht anklopfen und einfach die Tür aufreißen, als ob ihr hier zu Hause wärt. Halt einmal. Ach so, da stehst du dich, alte Hexe. Du bist jünger als ich, nun ja, und du hast grüne Augen. Aber mich verhext du nicht damit. Wo ist er? Von wem redest du? Von Necki vor Lipan. Ich kenne keine Necki vor Lipan. Lüg nicht. Der ist's mit der grauen Pelzkappe. Ach, der. Wie oft war er bei dir? So oft er wollte. Er hat Weib und Kind. Warum soll einer nicht Weißbrot essen, wenn er vom Schwarzbrot genug hat? Wirst du frech auch noch? Ach, lass mich in Frieden. Erzähl mir von ihm. Er hat nicht gespart. Mit Liebe nicht und nicht mit Geld. Wann war es das letzte Mal? Es könnte ein Jahr her sein. Im Frühling war's. Der Schnee ist zu Wasser geworden und das Wasser zu Wein. Oh, wenn einen der gepackt hat. Es ist gut, Zigeunerin. Da, nimm. 1000 Lei? Wofür? Dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Du bist wirklich sein Weib. So eine braucht er, eine Stolze. Er, der Dukaten ausspeit wie Kirschkerne. Wo ist er jetzt? Das weiß Gott. Aber ich werde ihn finden, Zigeunerin. Ich werde ihn finden. Vom Zigeunerviertel kehrten wir in unseren Gasthof zurück. Meine Mutter erkundigte sich bei dem Wirt nach dem Marktinspektor. Sie wolle wissen, ob ihr Mann Nikifor Lipan im Herbst Schafe vom Raro gekauft habe. Der Wirt schickte uns in die Marktkanzlei. Dort stand ein Siebenbürger Sachse am Schreibpult. Womit kann ich dienen, liebe Frau? Ich möchte bitten, Herr, dass ihr im Marktbuch nachschaut. Ich will was erfahren über den Verkauf von Schafen. Könnt ihr, wenn ihr zahlt? Der Wirt hat gemeint, so viel, dass es für ein Krügel Bier reicht. Einverstanden, Frau. In welchem Monat soll ich suchen? Im November. Tja. Ja, sieh da. Da finde ich schon was. Am ersten Sonntag im November haben Giorgio Adamachi und Vassi Ozachi 300 Schafe an Necki von Lipan verkauft. Halt! Und, halt! Ja, was habt ihr denn? Nichts. Necki von Lipan ist mein Mann. Und ich danke euch, dass ihr nachgeschaut habt. Sind 100 Lei genug? Ach, nichts seid ihr schuldig. Ich habe schon den Kauftrunk mitgemacht. Es war der größte Kauf im Herbst. Euer Mann hat bar bezahlt, ohne Umschweife. Es sind noch zwei andere gekommen, um Schafe einzukaufen. Sie bettelten und handelten so lange, bis er ihnen aus freien Stücken 100 überließ. Warum weint ihr denn? Habe ich euch wehgetan? Nein, nein. Aber von dem Kauf ist mein Mann nicht mehr heimgekommen. Was? Jetzt schreiben wir März. Wie ist das möglich? Ich habe seine Spur verfolgt, vom Tarko bis Dorna. Und ihn nicht gefunden. Ja, aber wie kann das möglich sein? Sie haben die 100 Schafe ausgeschieden und dann ist die Herde mit den Hirten talabwärts gezogen, auf die Winterweide. Als man gerade noch von ferne den Staub der Herde sah, sind ihr die Männer nachgeritten. Welche Männer? Na, mein Freund Lipan und die beiden anderen, denen er 100 verkaufte. Sie kannten sich gut, das sah man. Gleich nach dem Kauf ließen sie sich von Musikanten zum Tanz aufspielen und umarmten sich. Die Namen der anderen kennt ihr nicht? Einen solchen Freundschaftskauf trägt man nicht in die Bücher ein. Es geht sozusagen unter Brüdern vor sich. Wegen der Steuer, versteht ihr? Wie Brüder lachten sie und schwätzten sie miteinander. Die können nicht aus der Welt verschwunden sein, die drei. Ich folge ihnen. Die nächste Station kenne ich, weil davon die Rede war. Niagara. Also haben wir uns auf den Rückweg gemacht. Talaufwärts sind wir gekommen, talabwärts mussten wir zurück. Auch der Wind hatte sich gedreht. Er begann vom Norden zu wehen. Bald fanden wir die erste Spur von den drei Reitern. Und zwar in einem Dorf, das wir schon gestern passiert hatten. Der Wirt in der Dorfschenke erkannte uns gleich wieder. Ich habe euch gestern vorüberreiten sehen. Hat's euch nicht gefallen in Vatradorne? Wie man's nimmt. Eine Stadt bleibt immer die gleiche, aber jedem zeigt sie ein anderes Gesicht. Und seit gestern weht der Wind von Norden. Da habt ihr ihn im Rücken. So haben wir die halbe Mühe. Ich denke, das ist ein gutes Vorzeichen. Wofür? Dass wir das finden, was wir suchen. Erinnerst du dich, dass du schon einmal jemand gesehen hast vom Tarko? Man kennt uns an der Tracht. Vielleicht erinnere ich mich, wenn du mir mehr erzählst. Es war eine Schafherde mit 300 Tieren. Und dann kamen die drei Besitzer. Einer davon war aus Magura. Er hatte ein schwarzes Pferd mit einer Blässe auf der Stirn. Und er selbst trug eine graue Pelzmütze. Stimmt, stimmt, der ist mir aufgefallen. Ich habe mir sogar den Tag gemerkt, an dem er bei mir einkehrte. Am Tag der heiligen Erzengel Michael und Gabriel war's. Der mit der grauen Pelzmütze hat 1 Liter Schnaps bestellt für sich und seine beiden Gefährten. Dann war also er der Anführer? So hatte es den Anschein. Ihm gehörten auch 2 Drittel der Schafe und den beiden anderen nur 1 Drittel. Wie haben sie ausgesehen, die anderen? Einer war schmächtig und schwarzhaarig, der zweite groß und breitschultrig. Und er hatte eine gespaltene Oberlippe wie ein Hase und lachte in einem fort. Wir verfolgten die Spur von Schenke zu Schenke. Manchmal schien sie zu verschwinden, dann plötzlich tauchte sie wieder auf. Der mit der grauen Pelzmütze, hieß es dann. Oder der mit der Hasenscharte, der immer zu lacht. Und der dritte. Ein Schatten, ein kümmerlicher Strich. Auch in Borka erinnerte man sich an die Reiter. Hier hatte die Herde den Lauf der Bistrica verlassen und den Weg nach links eingeschlagen. Wir kamen jetzt in ein Gebiet, das uns völlig unbekannt war. Noch nie hatten wir von diesen Dörfern und Bergen gehört. In Sabasa machten wir bei einem Herrn Thoma Halt. Ja, hier waren sie auch. Einer wie ein Strich, der zweite mit der Hasenscharte und ein dritter mit der grauen Pelzmütze. Ihr hättet den lachen hören sollen, dem mit der Hasenscharte. Satt und hinterlistig wie der Teufel. Der mit der Pelzmütze wollte in Sabasa übernachten, aber die beiden anderen drängten zum Aufbruch. Sie sagten, sie wollten noch am selben Tag über den Berg, den Stanichora. »Dann lasst mich wenigstens meinen Hund füttern«, sagte der mit der Pelzmütze. Und ich musste ihm ein Stück Brot geben. Wie hieß der Hund? Lupu. Ich erinnere mich ganz deutlich an den Namen. Der Hund war wie ein Wolf. Wann sind Sie fort? Am späten Nachmittag. Auf jeden Fall wollten Sie noch nach Suha kommen. Das ist auf der anderen Seite des Berges. Der Wirt von Sabasa gab uns einen Burschen mit als Führer auf den Weg. Einen in die Felsen gehauenen Pfad. Als wir oben auf dem Gipfel standen, sahen wir vor uns im Sonnenschein weites grünes Weideland bis zum Wasser der Moldau. Ein Kreuz ragte auf dem Gipfel des Stanichora. Wie unser Begleiter sagte, hieß man es das Italienerkreuz, weil hier einmal Italiener beim Wegebau mitgearbeitet hatten. In Suha, dem Dorf auf der Ostseite des Berges, verließ uns der Bursche. Und meine Mutter begann in der Dorfschenke das gleiche Frage- und Antwortspiel wie bisher an allen anderen Orten. Auch dieser Wirt, Jorgo Vasiliu, erinnerte sich an Tag und Monat, in dem die Schafe durchgezogen waren. Ich hatte schon wieder die Türklinke in der Hand. Da erkundigte sich meine Mutter nach den Besitzern der Schafe, die für gewöhnlich hinter den Herden herritten. Jawohl, Frau, ganz recht. Hinter der Herde. Beide stiegen ab und kehrten bei mir ein. Es waren 3. Es waren 2. Und kein Hund? Ein Hund? Hab keinen gesehen. Dann kann es nur ein Mann mit gespaltener Lippe gewesen sein und einer, der sich neben diesem wie ein Bürschchen ausnahm. Das ist gut gesagt, wie ein Bürschchen. Ich glaube, ich kenne sie. Sie stammen aus einem Tal in der Nähe. Das Bürschchen heißt Ilieku Tsui, wie alle Welt weiß. Und sie wohnen im Tal der zwei Apfelbäume. Jetzt hast du mich aber schön erschreckt, Maria. Schleicht wie eine Natter durch die Tür. Naja, der mit der Hasenscharte heißt Kalistrat Boxer. Wenn die Männer nichts mehr wissen, müssen die Weiber reden. Suchst du einen von ihnen, liebe Frau? Schuldet dir einer etwas? Für Schafe? Aus dem vergangenen Herbst? Kann sein, dass mir der eine oder andere was schuldet. Hat ihnen dein Mann Schafe verkauft? Ich weiß nicht. Och, er wird es dir doch gesagt haben. Ich bin seit diesem Herbst allein. Allein? Hat er dich verlassen? Wenn ich das wüsste. Wie heißt du? Vittoria. Und ich Maria. Hör, Vittoria. Die beiden Männer haben hochmütige Frauen. Wie Pfauen stolzieren sie seit dem Herbst herum. Der Reichtum ist bei ihnen über Nacht eingekehrt und hat ihnen noch das bisschen Verstand genommen, was sie besaßen. Boxer kommt nicht mehr aus dem Rausch und verprügelt sein Weib Iljana nach Noten. Und Kutsui hat seiner Garfitzer erzählt, er und Boxer hätten einem Schafzüchter vom Tarko 300 Schafe abgekauft. Aber ich frage mich, wie sollten diese armen Tröpfe 300 Schafe auf einmal kaufen? Wer arm ist, kann nicht kaufen. Verdächtigt mir die Männer nicht. Ihr bringt es so heraus, als hätten sie ihn erschlagen und ausgeraubt. Das machen keine Bauern aus Suha. Niemand redet davon. Aber man muss dieser Frau zu ihrem Recht und zu ihrem Mann verhelfen. Die beiden sollen eine Rechnung vorweisen für die Schafe, die sie gekauft haben. Und sie sollen sagen, wo der Züchter vom Tarko hingezogen ist. Oder sollen sie es nicht? Natürlich sollen sie es. Ich warne dich, Vittoria. Geh nicht zu ihnen ohne Begleitung. Dein Sohn ist noch zu jung. Wenn sie den Schafzüchter wirklich erschlagen haben, können sie auch dich und deinen Buben erschlagen. Es sind Rabenvögel. Wir machen das einzig Richtige, Vittoria. Wir lassen Boxer und Kutsui aufs Dorfrichteramt laden. Dazu können sie nicht Nein sagen. Tatsächlich kamen Kalistrat Boxer und Ilie Kutsui aufs Dorfrichteramt. Und es kam auch meine Mutter, begleitet von Frau Maria und mir. Boxer zeigte nicht im geringsten ein schlechtes Gewissen. Ihr müsst die Frau des Nekefalipan sein. So nicht anders habe ich mir euch vorgestellt. Reich und schön. Schmeichelt nicht. Ich weiß selber, dass ich hässlich bin. Und jetzt bin ich noch unglücklich dazu. Hoffentlich leidet ihr keine Not. Ich habe dem Lipan alles Geld ausgezahlt. Vielleicht ist ihm Kutsui etwas schuldig geblieben. Ich schulde ihm auch nichts. Was wollt ihr denn in Suha, Frau? Seid ihr gekommen, um uns zu besuchen? Ich will niemand besuchen. Mich treibt nur die Sorge. Weißt du nicht, Boxer, dass ihr Mann vermisst ist seit dem letzten Herbst? Was kann ich daran ändern? Nichts. Aber vielleicht könnt ihr sagen, wann und wo ihr euch von Nikifor getrennt habt. Unterwegs. Wir haben ihm das Geld ausgezahlt, Kutsui und ich. Dann ist er unseren Blicken entschwunden. Wo war die Stelle, Herr Boxer? Na, ihr wollt ziemlich viel wissen. Lass mich mal nachdenken. Ja, beim Italienerkreuz. Und in welcher Richtung ist er weitergezogen? Ja, nach Hause natürlich. Und die Schafe waren schon voraus? Wie immer. Es hat ihn also kein Hirte mehr gesehen? Nicht, dass ich wüsste. War ein Zeuge beim Handel zugegen? Ich habe alles gesagt. Vielleicht weiß Kutsui mehr. Ich weiß auch nichts. Versteh das richtig, Boxer. Einem Zeugen könnte die Frau schreiben oder ihn aufsuchen. Ach, Zeugen, Zeugen, wieso Zeugen? Vielleicht war Lipan seiner Alten überdrüssig. Ein grober Kerl. Ich habe Nikifor auf den Landstraßen gesucht. Jetzt werde ich ihn auf den Felssteigen suchen. Und in den Abgründen und Schluchten. Und wieder ritten meine Mutter und ich die Serpentinenstraße zum Stanitschora hinauf. Den ganzen Weg entlang folgten uns Bergfalken. Auf der Westseite des Berges suchten wir den Herrn Thoma auf. Er war sehr erstaunt, als er uns wieder sah, und noch erstaunter darüber, dass meine Mutter Lupu in Sabasa suchte. Ich habe nie gehört, dass in Sabasa jemand ein Hund zugelaufen ist. Aber wenn ihr wollt, gehe ich mit euch auf jeden Hof. Bei uns hätte man das schon längst in der Schenke erzählt. Ja, bei uns ist das anders. Vom November bis zum März bleiben die Bauern in ihren Häusern und halten Winterschlaf. Erst wenn der Schnee schmilzt, kriechen sie wieder aus ihren Löchern. Wir gingen von Hof zu Hof. Nirgends wusste man etwas von Lupu. Wir stiegen höher, immer höher. Aus dem letzten Hof, der zwischen Felsen stand, hörten wir Hundegebell. Das ist der Hof von Stefan Sampiliesco. Er hat zwei Hunde, wie ihr hört. Bissige Köter. Drei. Er hat zwei Hunde. Ich höre drei, ganz deutlich. Wir können uns überzeugen. Nehmt euch in Acht, Sampiliesco hat seine Hunde nicht angehängt. Stoßt das Tor auf, Georgica. Drei Hunde drangen mit zornigem Gebell auf uns ein. In der Mitte war der größte von ihnen. Ein zottiger, grauer Schäferhund. Ruhig! Zurück mit euch! Lupo! Der Hund stutzte. Dann kam er geradewegs auf meine Mutter zu und legte sich uns zu Füßen. Er heulte und winselte. Lupo! Lupo! Ist es? Ja, es ist Lupo. Dann soll uns Stefan sagen, wie er zu dem Hund gekommen ist. Hey, Stefan! Seit wann hast du drei Hunde? Seit dem letzten Herbst. Den Tag weiß ich nicht mehr so genau. Da habe ich den Hund zum ersten Mal gesehen, wie den Stanichora hinaufgelaufen ist bis zur zweiten Brücke vor dem Italienerkreuz. Dort hat er die ganze Nacht gebellt, als könnte er nicht mehr weiter. In dieser Nacht war der erste Schnee gefallen. Am nächsten Tag ist der Hund noch immer oben gestanden, hat geheult und gebellt. Seine Stimme war schon ganz heiser. Offenbar suchte er eine Spur, fand sie aber nicht mehr im Schnee. Dann ist er langsam heruntergekommen. Auf demselben Weg, den tags vorher eine große Schafherde hinaufgezogen ist. Habt ihr die Schafe gesehen? Ja. Mit ihren Hirten? Ja. Und hinterdrein die Besitzer? Ja. Wie viel? Drei Männer zu Pferd. Und dann? Dann habe ich nur noch den Hund gesehen. Er ist zu unserem Hof gekommen, hat sich auf den Bauch niedergelegt, als wollte er sagen, nehmt mich. Wir haben ihn zu unseren Hunden hereingenommen und er war uns treu und ergeben den ganzen Winter. Nur hat er nächtelang noch geheult. Es muss Heimweh gewesen sein nach seinem Herrn. Nach dem Mann dieser Frau. Der war einer von den drei Besitzern der Schafherde. Sagt mir nur noch, Herr Sampiliesco, was ist euch in der Zwischenzeit an dem Hund aufgefallen? Er will manchmal hinaus aus der Umzäunung und er scharrt an dem Tor. Dann lassen wir ihn hinaus. Er trottet dann hinauf bis zur Anhöhe. Oben bleibt er stehen und windet und schnuppert nach allen Seiten. Aber schließlich kommt er immer wieder zurück. Ich danke euch, dass ihr so gut gewesen seid zu dem Tier. Jetzt möchte ich ihn wieder mitnehmen, wenn ihr erlaubt. Wie sollte ich es nicht erlauben, wenn ihr euch doch gehört? Auf Geheiß der Mutter legte ich Lupo an die Kette und führte ihn zur Herberge von Herrn Thoma. Dieser spannte ein, um meine Mutter nach Borca und wieder zurück nach Sabasa zu fahren. Überall hielten sie an und überall forschten sie nach. Aber nirgends war Nikifor Lipan auf dem Rückweg gesehen worden. Jetzt bestand kein Zweifel mehr. Zwischen Sabasa und Sua haben ihn die Strolche überfallen und getötet. Aber wer einen Menschen tötet, entgeht nicht der Strafe. Die Frau des Herrn Thoma weinte bei diesen Worten. Meine Mutter vergoss keine Träne. Sie ritt mir voran zum Stanichora und ich folgte ihr. An der Kette ließ ich den Lupo neben dem Pferd herlaufen. Auf der vorletzten Brücke vor dem Gipfel blieb der Hund stehen und wurde unruhig. Meine Mutter hielt an. Georgica, lass den Hund los! Er könnte uns davonlaufen, Mutter. Er läuft uns nicht davon, aber pass auf, wohin er geht! Er lief nicht weit vom Brückengeländer weg zu einem kleinen Rasenstück, das in der Sonne glänzte. Wo der Rasen aufhörte, tat sich ein jäher Abgrund auf. Als fürchtete sich der Hund, allein in die Schlucht einzudringen, sprang er zu meinem Pferd zurück und zerrte an meinem Mantel. Er will zur Schlucht zurück. Dann steig mit ihm hinunter! Auf allen Vieren kroch ich in die Schlucht hinab. Steine lösten sich und prasselten in die Tiefe. Vor mir war Lupu. Ich hatte Angst, er würde von den Steinen getroffen. Aber nach seinem Gebell zu schließen, sprang er unten herum. Ich beugte mich vornüber. Da sah ich auf der Sohle der Schlucht einen menschlichen Leichnam. An den Stiefeln, an dem Leibgurt und der grauen Pelzmütze erkannte ich meinen toten Vater. Die Zähne und Schnäbel wilder Tiere hatten das ihre getan. Im Umkreis verstreut lagen auch die Gebeine seines Pferdes. Ich schrie nach meiner Mutter und rutschte weiter nach unten, dass ich mir die Hände blutig riss, spürte ich nicht mehr. Auf einmal standen meine Mutter und ich vor dem Toten. Ich schluchzte wild auf, aber sie gab keinen Laut des Schmerzes von sich. Sie zeigte auf den gespaltenen Schädel. Mit einem Beil ist er erschlagen worden. Siehst du, Giorgizza, mit einem Beil. Ja, Mutter. Mit dem Beil wirst du den anderen erschlagen. Wen, Mutter? Seinen Mörder. Aber wir wissen doch nicht... Wir wissen es. Kalistrat Boxer. Der Mann mit der Hasenscharte hat deinen Vater getötet. Hab kein Mitleid mit ihm, wenn er vor dir steht. Jetzt müssen wir zuerst den Dorfrichter holen. Das ist eine andere Sache, darum kümmere ich mich. Um Dorfrichter, Pfarrer, Beerdigung und Leichenmahl. Aber du wirst ihn mit dem Beil erschlagen, wie er deinen Vater erschlagen hat, oder... Bist du zu feige... Nein, Mutter. Bist du zu schwach? Nein, Mutter. Ich werde dir sagen, wenn es an der Zeit ist. Jetzt wache beim Toten, bis ich in Sabasa Nachricht gebe. Ich komme mit dem Wagen zurück, damit wir den Leichnam aufladen, ins Dorf bringen und die Totenbräuche halten. Es ging nicht so rasch, wie meine Mutter meinte. Die Leiche musste 3 Tage liegen bleiben, bis das ordentliche Gericht erschien. Der Präfekt ließ es sich nicht nehmen, den Fall persönlich zu untersuchen, weil er ihn von Anfang an kannte. Ihn begleiteten Staatsanwalt und Arzt. Sie untersuchten in der Schlucht den Schädel und schrieben ihren Befund nieder. Niemand machte ein Kreuzzeichen. Niemand sprach ein Gebet für meines Vaters Seele. Finster stand meine Mutter daneben. Der Präfekt ging nach der Totenschau auf sie zu, wie auf eine alte Bekannte. Eine tüchtige Frau bist du. Findest den Toten noch vor meinen Polizisten. Den Ruhm hätte ich ihnen gern gelassen. Ich sagte es dir damals gleich. Räuber haben ihn erschlagen und bestohlen. Aber in der Tasche hatte er Geld. Und der Leibgurt ist ihm nicht abgenommen worden. Du meinst also, es habe ihn nur jemand im Streit erschlagen? Ich kann nicht glauben, dass dies seine Freunde waren. Welche Freunde? 2 Schafzüchter aus der Gegend. Kalistrat Boxer und Ili Kutsui vom Tal der Apfelbäume. Verdächtigst du sie? Gott behüte, niemand verdächtige ich. Aber sie waren zuletzt bei ihm und haben ihm 200 Schafe abgekauft. Beim Italienerkreuz oben. Es kann ihn also nur der Zeuge erschlagen haben. Welcher Zeuge? Wir schließen keinen Handel ohne Kaufzeugen ab. Es war nur dann kein Zeuge da, wenn es kein Verkauf war. Dann könnten ihn ja nur die beiden getötet haben, um ihm die Schafe wegzunehmen. Das habe ich nicht gesagt, Herr. Du hättest einen ausgezeichneten Untersuchungsrichter abgegeben, liebe Frau. Kommst du mit nach Sua, wenn ich die beiden vernehme? Ich werde beide einladen zum Begräbnis und Leichenmahl. Die du verdächtigst? Ich verdächtige niemand. Vielleicht können Sie erklären, warum Ihnen Nekifor keinen Kaufbrief ausgestellt hat. Einen Kaufvertrag hatte nur mein Mann in der Tasche, den Kaufvertrag, den er mit den Hirten von Raro geschlossen hat. Nach diesem Vertrag gehörten ihm die Schafe bis zuletzt. Und heute gehören sie seinen Erben, mir und meinem Sohn Giorgizza. Wo sind die Schafe? Die beiden sagen am Prut. Und siehst du in den beiden nicht die Mörder? Ich sehe in ihnen nur die Begleiter meines Mannes, die letzten Begleiter bis zum Italienerkreuz. Dort oben wurde er mit dem Beil erschlagen. Er wäre ganz ausgeraubt worden, wenn ich der Hund gewesen wäre. Welcher Hund? Lupo, der Hund meines Mannes. Er lebt und ist einem Bauern in Sabasa zugelaufen. Der Hund müsste Zeugnis ablegen können. Dann wäre der Täter oder die Täter überführt. Der Hund wird Zeugnis ablegen. Ach, du schnappst mir noch ganz über. Ich werde den Herrn Präfekten daran erinnern, wenn es an der Zeit ist. Aber sofern ihr nichts dagegen habt, lade ich Boxer und Kutsui zum Leichenmahl ein, mitsamt ihren Frauen. Du willst also die beiden mit dem Ermordeten konfrontieren? Was heißt Gegenüberstellen. Besonders hartnäckige Verbrecher werden ihren Opfern gegenübergestellt. Manchem sind dabei schon die Nerven durchgegangen. Aber ich habe nichts dagegen. In Suha hat der Präfekt zuerst den Boxer vernommen. Meine Mutter und ich saßen daneben. Über die Ausfragerei war Boxer sehr ungehalten. Ich kann nichts dafür, Herr Präfekt, dass ich von dem Tod des Mannes nichts weiß. Als wir auf dem Gipfel des Danichoa standen, er, Kutsui und ich, sah er, wie weit er es noch bis zum Wasser der Moldau und dann noch bis zum Brut haben will. Darum entschloss er sich, die Herde an uns zu verkaufen. Wir zahlten ihm das Geld in Tausendern und Hundertern aus. Und der andere stand auf der Seite und sah zu. Was für ein anderer? Der Zeuge. Bei jedem Kauf gibt es einen Zeugen. Warum solltet ihr keinen Zeugen gehabt haben? Ja, warum nicht? Du hast recht. Aber ihr müsst doch euren Zeugen kennen, Kalistrat Boxer. Na, ich kenne ihn nicht. Vielleicht kennt ihn Kutsui. Der sagt, er weiß nichts von einem Zeugen. Sie macht einen ganz irre, Herr Präfekt. Immer wieder redet sie von dem Zeugen, dass man zum Schluss selber daran glaubt. Ihr, lieber Kalistrat Boxer, werdet dem Präfekten dabei helfen, den Verbrecher zu finden, wie und wo ihr könnt, nicht wahr? Und zum Begräbnis meines Mannes und dem Leichenmahl kommt ihr sicherlich auch. Na gut, warum soll ich dem armen Nikifor nicht die letzte Ehre erweisen? Ich komme. Mit eurer Frau. Natürlich ist auch Kutsui mit seiner Frau eingeladen. Mit dem müsst ihr selber reden. Mit dem habe ich nichts gemein. Nichts? Wo ihr so nah beieinander wohnt? Im Tal der Apfelbäume könnt ihr von einem Haus zum anderen hinüberrufen, wenn euch böse Träume quälen. Ich träume nicht. Mein ganzes Leben habe ich noch nicht geträumt. Dann dank Gott dafür. Träume bedeuten ein doppeltes Leben. Eine doppelte Schuld, eine doppelte Strafe. Dem Mann mit der Hasenscharte war das Lachen vergangen. Er lachte auch nicht, als er auf der vorletzten Brücke vor dem Italienerkreuz die sterblichen Überreste meines Vaters erwartete. Hier hatte er sich mit den übrigen Trauergästen aufgestellt. Der Sarg wurde aus der Schlucht gebracht und auf den Wagen gehoben. Dabei fiel der Deckel zu Boden. Kalistrat Boxer konnte sich in diesem Augenblick nicht beherrschen. Über alle Köpfe hinweg reckte er seinen Hals. Er wollte vielleicht sehen, in welchem Zustand sich die Hirnschale des Toten befand. Ob sie zertrümmert war vom Beil. Wenn nicht, hätte er den Leuten weismachen können, Lipan wäre vom Trunk berauscht in die Schlucht abgestürzt. Aber Boxer streckte sich vergeblich. Über den Schädel des Toten hatte meine Mutter ein weißes Tuch gebreitet. Die Totenglocke der Kirche von Sabasa und ein Alphorn grüßten den Trauerzug. Für den Toten wurde die große Messe gelesen. Anschließend übergaben wir ihn der Erde. Es war die schwerste Stunde in meinem jungen Leben. So verzweifelt habe ich meine Mutter nie gesehen. Aber als sie eine Handvoll Erde über seinen Sarg gestreut hatte, verließ sie gefasst den Friedhof. Im Gasthaus des Herrn Thoma aßen die Trauergäste Fastenknödel und in Hanföl geröstetes Kraut. Der Präfekt und drei Geistliche saßen auf Ehrenplätzen. Kalistrat Boxer hatte am vorderen Tischende Platz genommen, als wollte er möglichst nahe der Tür sitzen. Neben ihn setzte sich meine Mutter. Schmeckt es euch nicht, Herr Kalistrat Boxer? Wie kommt ihr darauf? Ihr esst nicht. Was hat euch den Appetit verdorben? Nichts. Ich esse ja. Und trinkt zum Gedächtnis an euren toten Freund. Ich habe schon genug getrunken. An den Heimweg muss ich auch denken. Bis ich in mein Tal komme, habe ich 3 Stunden zu gehen und es ist Nacht. Fürchtet ihr euch? Ein Mann wie ihr hat doch ein Beil. Das trage ich immer bei mir. So wie Nikifor. Aber das hat ihm auch nichts geholfen. Es kommt darauf an, wer das Beil als erster zieht. So ist's. Darauf kommt's an. Das kapiert ihr sogar als Frau. Jetzt lacht ihr doch wenigstens wieder. Wenn ihr nicht lacht, seid ihr nicht Kalistrat Boxer. Aber ihr habt wirklich ein schönes Beil. Wo kriegt man so eines zu kaufen? Ich hab's von einem Türken in Konstanza. Das Beil ist schöner als deines, Giorgica. Schau, die geschwungene Schneide. Wozu ist die Schneide nach außen geschwungen, Kalistrat Boxer? Da dringt sie schneller und tiefer ein. In Fleisch? In Knochen? In beides. Habt ihr es ausprobiert? Mit einem Beil schreibt man keine Liebesbriefe. Es weiß mehr zu erzählen als deines, Giorgica. Jetzt habt ihr es lange genug in der Hand gehabt. Gebt es wieder her. Lasst es uns noch ein wenig und trinkt, Kalistrat Boxer. Ja, nun dann, schenkt ein. Wie würde sich Nikifor Lipan freuen, wenn er wüsste, dass ihr unter den Trauergästen seid, Boxer? Euch hat er zuletzt gesehen und jetzt sieht er euch in dieser feierlichen Stunde wieder. Glaubt ihr, dass ein Toter uns sieht? Noch mehr, dass er mit uns Lebenden spricht. Als ich die letzten Nächte bei Nikifor in der Schlucht wachte, hat er mir alles gesagt. Oh, was hat er denn gesagt? Er hat mir erzählt, wie alles gewesen ist. Das kann ich nicht glauben. Erinnert ihr euch, dass Lipan einen Hund hatte? Natürlich. Er hieß Lupo. Ein tüchtiger, braver Hund. Aber der Mörder hatte ein Beil. Und der Hund nur seine Zähne. Scharfe Zähne. Damit könnte er einem Menschen leicht die Kehle durchbeißen. Ja, wenn der Mensch so lange wartet, bis ihm der Hund an die Kehle fährt. Aber der Hund wusste nicht, was der Mensch plante. Na, welcher Mensch? Der Nikifor Lipan überfiel. Ja, und das habt ihr von eurem Mann erfahren. Noch mehr. Der Hund ist nicht tot, wie sein Herr. Er ist sicher weggelaufen. Das glaub ich nicht. In Wirklichkeit ist jeder Hund feig. Und kommt nicht mehr dorthin zurück, wo er eine Gefahr wittert. Lupo war nicht feig, ich weiß es. Auch von eurem Mann, hm? Und soll ich euch sagen, wie sich alles zugetragen hat? Ach, dummes Geschwätz. Ich weiß es nicht und ihr wisst es auch nicht. Urteilt selbst. Mein Mann war auf dem Weg zum Italienerkreuz. Er ritt bergauf im Schritt. Warum stockst du, Frau? Wir sind alle neugierig. Einer von den dreien war vorausgeritten bis zum Kreuz. Der andere führte sein Pferd hinter meinem Mann. Nikifor ritt also zwischen den beiden. Als der oben beim Kreuz ein Zeichen gab, dass niemand in der Nähe sei, ließ der Dritte die Zügel fallen, zog unter der linken Achsel sein Beil hervor und hieb von hinten auf Nikifor ein, als wolle er einen Baum spalten. Er spaltete den Schädel, nicht wahr? So lautet der gerichtsärztliche Befund, Herr Präfekt. Jawohl, mit einem Beil. Das eine geschwungene Schneide hatte, nicht wahr, Herr Präfekt? Ja, es war ein Beil mit nach außen geschwungener Schneide. So unerwartet kam Lipan der Schlag, dass er gar nicht einmal schreien konnte. Er fiel mit dem Gesicht auf den Hals des Pferdes. Jetzt wollte der Mörder sein Opfer vom Pferd reißen, aber der Hund fiel ihn an. Mit dem Beil trieb er den Hund zurück. Dann schlug er das Eisen in die Flanke des Pferdes. Es bäumte sich auf und stürzte mit seinem Reiter in die Schlucht. In welchem Roman habt ihr das gelesen, Frau? Ich kann nicht lesen, aber hören kann ich. Ich habe es von meinem Mann gehört. Von einem Toten. Wollt ihr noch wissen, wie es mit dem Hund weiterging, Kalistrat Boxer? Ja, nun, wie? Der Mörder ist ihm mit dem Beil nachgelaufen. Da verschwand das Tier in der Schlucht. Es hätte den Kampf da unten neben seinem Herrn aufgenommen. Das war dem Mörder zu gefährlich. Er jagte seinem Spießgesellen nach auf die Höhe des Berges und dort sind sie im Galopp weitergeritten. Ja, auch das weißt du natürlich von deinem toten Mann, was? Von ihm. Ach, du bist wahnsinnig, Weib. Aber schenk ein, der Oberdöchter ist gut. Ich könnte ein Fass von ihm leer saugen. Es kommt mir auf das Fass nicht an. Aber was sagt ihr dazu, dass draußen im Hof Lupu wartet? Lupu? Lupu? Ihr braucht keine Angst zu haben. Er ist an der Kette. Na, lass den Köter frei. Ich fürchte mich nicht vor ihm. Ich lasse ihn frei, wenn es an der Zeit ist. Es ist an der Zeit, mit euren Ammenmärchen aufzuhören. Wäre ich euer Mann, ich schlüge euch aufs Maul, wie es ein geschwätziges Weib verdient. Mit dem Beil? Na, mit der Hand. Für so ein Drecksweib tut's auch die Hand. Und jetzt gib mir das Beil zurück, Lümmel, ich will gehen. Eilt es so? Das Leichenmahl hat erst begonnen. Warum stichelt ihr so, Frau? Habt ihr etwas zu sagen, da sagt es offen. Oh, ich werde auch noch deutlicher. Genug! Selbst wenn ich der Mörder wäre, hättet ihr kein Recht, mich zu bestrafen. Aber ich bin nicht der Mörder. Giorgizza, mit diesem Beil wurde dein Vater erschlagen. Verdammte Hure! Das bekommt ihr schlecht, die und deiner Brut. Her mit dem Beil! Damit erschlag ich ihn. Auch du hast ein Beil, Giorgizza. Wehre dich! Ja, Mutter. Und jetzt wehr du dich, Kalistrat Boxer. Das wird ihm vergehen! Halt ein, Kalistrat, du schlägst ihn ja tot! Wie er seinen Vater erschlagen hat! Zurück, Kalistrat! Haltet ihn fest! Er ist mich los! Kalistrat! Ich tu, was ich will! Es ist an der Zeit! Lass ihn uns los! Mitsamt dem Hund erschlag ich ihn! Lupo! Fass! Fass, Lupo! Ja, komm her! Komm her, du Mistvieh! Mein Hals! Hilf! Hilf mir! Bist du verrückt geworden, Weib? Zieh den Hund weg! Ich lass ihn erschießen, wenn er Menschen anfällt! Lass los, Lupu! Loslassen! Menschen, sagt ihr? Mörder! Niemand hat dies bezeugt! Lupe bezeugt es! Kalistrat Boxer ist der Mörder! Ich sterbe! Die Schlagader! Die Schlagader ist durch, du bist verblutet! Ein Pfarrer! Drei sitzen am Tisch. Einer davon soll kommen. Ich will mein Sohn, ich habe Lecky Vollipal. Das Sagen ist wahr. Vater, fragt ihn, weshalb er es getan hat. Weshalb, Sohn, tatest du es? Diese Volk ist alle Schafe. Lasst mich nicht sterben, Vater. Betet für die Vergebung meines Sünden. Du musst die Frau um Verzeihung bitten. Dann verzeiht dir auch Gott. Aber ich weib. Gott verzeih euch. Ich hab ihn erschlagen. Gott verzeih. Er ist tot. Gendarme führt seinen Komplizen ab. Den Schafzüchter Ilje Kutsui. Peitscht ihn aus, bis er gesteht. Ihr braucht mich nicht zu foltern. Ich sage euch freiwillig, dass es so ist. Wir haben Lipan erschlagen und uns die Beute geteilt. Ich war oben beim Kreuz und er unten an der Brücke. Bringt ihn nach Piatra, dort machen wir ihm den Prozess. Wünschst du noch auszusagen gegen ihn, Frau? Ich habe alles gesagt. Auf dem Rückweg stehst du unter meinem Schutz. Du und dein Sohn Giorgisa. Wir kehren noch nicht zurück. Wir reiten an den Prut und nachher an die Shishia zu unseren Schafen und dann nach Kloster Varatek. Dort hole ich meine Tochter Mindora ab. Dann reitet. Doch den Hund müsst ihr zurücklassen, er könnte noch einen Menschen töten. Er hat einen Mörder getötet. Die Schuld ist gesühnt. Giorgizza, sattle die Pferde. Lupu nehmen wir mit. Er schützt uns wie kein anderer. Gott befohlen, Herr Präfekt. Schuld und Sühne in den Karpaten. Eine Räuberballade nach einem historischen Kriminalfall von Fritz Meingast. Es sprachen Lola Mütl, Fritz Tillmann, Klaus Hofer, Karl Helmer, Kurt Jagdberg, Maria Axt, Alexander Welbert, Lilli Schönborn, Hertha Kravina und andere. Der Erzähler war Heinz Klevenow. Regie Rolf von Goth. Produktion Senderfreies Berlin 1968. Nächste Woche bildet das Hörspiel Inselgrab den Abschluss von Johann Theorins Krimi-Tetralogie, die zu verschiedenen Jahreszeiten auf Öland spielt, einer Insel, die sich die Einwohner mit den Wesen aus der nordischen Mythologie und den Geistern der Toten teilen. Deutschlandradio Kultur sendet Inselgrab am Montag, dem 14. November um